Kapitel 10: Das Aufklärungsgespräch und die ärztliche Gesprächsführung. Übung 10.9: Hörverständnis. Das schwere Gespräch. Überbringen von schlechten Nachrichten. Gesprächsbeispiel: Frau Dr. Walden, Oberärztin auf einer pulmologischen Station, begrüßt den Patienten Herrn Stein, einen 57-jährigen Architekten, in ihrer Sprechstunde. Herr Stein, der an einem Bronchialkarzinom leidet, wird im Rollstuhl in das Zimmer gefahren, da er stark geschwächt ist und Atemprobleme hat. Frau Dr. Walden muss ihrem Patienten heute die Ergebnisse der erneuten Staging-Untersuchung mitteilen. Außerdem wird sie mit ihm besprechen, dass eine weitere Chemotherapie nicht mehr durchgeführt werden kann und dass stattdessen eine palliative Therapie angezeigt ist. Guten Tag, Herr Stein. Guten Tag. Wie geht es Ihnen heute Morgen? Es geht. Ein bisschen besser vielleicht. Ich habe ein bisschen besser geschlafen. Aber ich bin immer noch sehr oft aufgewacht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Daran müssen wir also noch arbeiten. Und wie steht es mit Ihrer Übelkeit? Ist die auch besser geworden? Ja, mir ist nicht mehr ständig so furchtbar schlecht. Das freut mich. Ihre Übelkeit wird sich sicher in den nächsten Tagen weiter bessern. Jetzt, da wir den Chemotherapiezyklus beendet haben. Das wäre gut. Ganz bestimmt. Das kann ich Ihnen versprechen. Herr Stein, Sie sind heute auch zu mir gekommen, weil wir das weitere Vorgehen besprechen wollen. In der letzten Woche haben wir eine erneute Staging-Untersuchung durchgeführt, also insbesondere den Kopf und die Organe des Brust- und Bauchraums im CT untersucht, um zu sehen, ob sich der Primärtumor und die Metastasen verändert haben. Ich habe jetzt hier die Ergebnisse vorliegen, die ich mit Ihnen besprechen möchte. Ja? Herr Stein, ich muss Ihnen leider sagen, dass der Befund nicht gut ist. Die Metastasen in der Lunge haben sich leider nicht zurückgebildet, sondern vermehrt. Das erklärt auch Ihre fortschreitende Abgeschlagenheit. Außerdem mussten wir leider feststellen, dass der Tumor weiter gestreut hat. Das heißt, dass sich mittlerweile auch Metastasen in Ihrer Leber und Ihrem Dickdarm befinden. Herr Stein ringt sichtlich um Fassung. Das sind sehr schlechte Nachrichten, Herr Stein. Ich weiß. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nichts Besseres sagen kann. Und was heißt das jetzt? Zunächst bedeutet das, dass wir keinen erneuten Chemotherapiezyklus beginnen werden. Aber wenn wir die Chemotherapie ganz beenden, dann... Ja? Wenn wir die Chemotherapie beenden, dann muss ich... Sterben? Ja? Ja. Aber wir können jetzt noch einiges dafür tun, dass es Ihnen in der nächsten Zeit besser geht. Wir werden versuchen, Ihre Beschwerden zu lindern. Wir werden uns darum kümmern, dass Sie wieder besser schlafen können und vor allem darum, dass Sie weniger Schmerzen haben. Wie viel? Ja. Wann? Ich meine, wie viel Zeit habe ich noch? Das kann ich nicht sagen. Das ist individuell sehr verschieden. Aber... Ich kann verstehen, dass Sie das wissen möchten. Aber ich kann es Ihnen nicht sagen, Herr Stein. Es tut mir leid. Bitte, geht es um Monate, um Wochen, um Jahre? Am ehesten um Monate, denke ich. Oh nein. In 2 Monaten heiratet meine Tochter. Ich wollte dabei sein. Ich wollte sie zum Altar führen, wie man das so macht als Vater. Ich habe mich so für sie gefreut. Frau Dr. Walden legt kurz ihre Hand auf seine. Herr Stein, wir wissen nicht, wie viel Zeit Sie haben werden. Vielleicht wird es weniger sein, als Sie sich erhoffen, vielleicht aber auch mehr. Ich kann gut verstehen, dass das ein Schock für Sie ist. Möchten Sie jetzt besprechen, wie wir weiter vorgehen können, oder möchten Sie erst einmal für sich sein? Ich kann auch jemanden für Sie anrufen. Ihre Frau zum Beispiel? Nein, sie kommt später sowieso. Ich will sie nicht schon wieder belasten. Ich spreche dann mit ihr. Gut. Sollen wir jetzt weitersprechen? Oder soll ich Sie erstmal zurück in Ihr Zimmer fahren und wir sprechen dann weiter, wenn Sie die Neuigkeiten ein bisschen besser verarbeitet haben? Herr Stein schüttelt ratlos den Kopf. Wonach ist Ihnen jetzt am ehesten? Bitte fahren Sie mich zurück in mein Zimmer. Gut, das mache ich. Dann sprechen wir später am Tag noch einmal miteinander. Ich schaue am Nachmittag bei Ihnen vorbei. Einverstanden? Herr Stein nickt. Und wenn Sie doch noch möchten, dass ich Ihre Frau anrufe, dann sagen Sie mir Bescheid. Ja? Herr Stein nickt wieder, während die Ärztin ihn in seinem Rollstuhl aus dem Zimmer schiebt.